Grüß Gott, Kinder. Sag mal, hättet ihr nicht auch schon öfters gern mal mit den Erwachsenen getauscht? Sicher habt ihr euch doch schon oft vorgestellt, wenn ich erst mal so alt bin, ja, dann. Nun, zugegeben, die Erwachsenen können manches tun, was ihr noch nicht tun könnt. Dafür müssen sie aber auch vieles tun, was ihr weder möchtet noch könntet. Glaubt mir, sie haben es so wenig leicht wie ihr. Diese Erfahrung hat neulich auch der Pumuckl machen müssen. Es war kurz vor der Mittagessenszeit. Der Meister Eder musste nur noch mit dem Handbohrer ein paar Löcher vorbohren, um dann das Möbelstück fertig machen zu können. Der Pumuckl guckte bei der Bohrerei höchst interessiert zu. Ui, ui, das gibt aber feine Löcher. Kobolde lieben Löcher sehr. Vor allen Dingen, wenn man durchgucken kann. Na ja, viel siehst nicht, wenn's da durchschaust. Ich will ja auch nicht viel sehen, sondern ich will durchsehen. Also von mir aus, schau durch. Ja, du musst größere Löcher bohren. Was? Und nicht so weit oben, da muss ich ja auf Zehenspitzen stehen. Hier, hier, guck mal, hier muss ein Loch hin. Hier, direkt vor meiner Nase. Na, da kann ich keins brauchen. Du nicht, aber ich kann komm, es brauchen. Komm, jetzt geh weg da, du gehst mir im Weg um. Ich möchte aber da ein Loch haben. Ich bin nämlich ein Lochkobold. Aber ich habe ja kein Lochkunden und ich bin auch kein Lochschreiner. Man kann ja gar nicht Löcher in die Luft schauen. Das ist ja bloß ein ganz dummer Spruch. Jawohl. Ja, ich werde mir jetzt selbst eins bohren. Jawohl. Und zwar mit dem Bohrer. Du untersteh dich und bring mir da auch nur einen Kratzer hin. Ich habe von Bohren gesprochen und nicht von Kratzen. Und außerdem will ich das Loch ja gar nicht in dein dummes Brett bohren, sondern in ein eigenes Pumuckl-Brett. Ja, freilich. Und, ja, freilich. Und das gehört dann ganz mir allein. Und da gucke ich immer und immer durch. Und da sehe ich ganz viele schöne Dinge. Ich glaube, ich werde überhaupt ein Durchseher werden von Beruf. Geh, komm, hilf mir lieber beim Zusammenräumen. Da. Was? Okay, her, nimm mal das Handbesel und kehr da ein bisschen zusammen. Ich weiß ja gar nicht, was zusammen ist. Komm, tu nicht wortglauben. Du weißt ganz genau, was ich mein. Zusammen, hast du gesagt. Schau, wenn du mir schnell hilfst, dann kommen wir schneller zum Essen. Und wenn ich nicht schneller zum Essen kommen will, sondern langsamer? Ja, nachher lass das bleiben zum Kuckuck. Nichts darf man, wenn man ein Kobold ist. Nicht Löcher bohren, nicht Durchseher werden, nicht langsam zum Essen kommen, nichts. Nur du darfst immer alles. Alles darfst immer du. Nein. Ich darf gar nicht. Ich darf auch nicht alles, lieber Pumuckl. Aber fast. Ich darf bloß den ganzen Tag arbeiten. Ja, jawohl. Das darfst du. Im Gegensatz zu dir, der du den ganzen Tag faulenzt. Ich wollte die Heder leben wie du. Auf der Stelle dann die Taschen. Ja. Bitte, ich würde auch auf der Stelle tauschen. Dann würde ich nämlich jetzt gleich mit der großen Bohrarbeit anfangen. Aha. Ui. Das wäre jetzt ein ganz großes Vergnügen. Und dann würde ich zu dir sagen, komm, nimm das Besel und kehre alles schön zusammen. Aha. Jawohl. Und dann würde ich, sag mal, warum tauschen wir eigentlich nicht? Ja, weil das leider nicht geht. Doch, das geht schon. Ich stelle mich immer auf diese Bretter hier, dann bin ich so groß wie du. Mhm. Und du setzt dich auf den Boden und dann bist du so ganz schön klein wie ich. Ja, und wenn Kundschaft zu dir reinkommt, dann werde ich unsichtbar. Hm? Ja, das mit dem Unsichtbarwerden, das ist nicht so wichtig. Nicht? Nein, du kannst dir ja ein Tischtuch über den Kopf ziehen, dann sieht dich ja auch keiner. Das ist eine gute Idee. Aber pass auf, schau, in der Schaukel, da passe ich ja nicht rein. Und Schaukeln gehört doch zu einem Kobold, oder nicht? Nein, da gibt es auch andere Kobolde. So? Ja, zum Beispiel wärst du dann vielleicht eventuell also ein Nicht-Schaukel-Kobold. Oh. Und außerdem kann man sehr schöne Gedichte auch ohne Schaukel machen. Ah ja, freilich, dichten muss ich ja nachher auch. Ja, ui. Hoffentlich kannst du das auch richtig ordentlich und gut. Ah, das wird ein feines Leben. Ich hoffe, es geht nicht daneben. Hm? Was sagst du? Naja, es ist nicht gerade ein Pumuckl-Gedicht, aber für ein Edermuckl-Gedicht, da geht's. Gut. Also, nachher bin ich jetzt der Edermuckl. Ja, und ich bin ab jetzt der Puhmeister. Ah. Und der Puhmeister, der muss jetzt ein Brett haben, wo er ein feines Loch bohren kann. Aber sei so nett und nimm dazu das alte Brett. Aha, red mir nicht immer drein. Aber gut, weil du so schön gedichtet hast, will ich mal nicht so sein und das alte Brett nehmen. Edermuckl, bring mir mal den Bohrer her. Ich mache gerade das schönste Gedicht meines Lebens und hab zum Bohrholen keine Zeit. Ich bin ein Nicht-Bohrer-Holer. Rede keinen solchen Unsinn, Eder Muckel. Du redest Unsinn. Was? Zu nichts kann man dich brauchen. Zu überhaupt nichts. Aber jetzt geh. Aber bitte, bitte, bitte, ich hole eben den Bohrer selbst. Ja, hol. Ist ja nicht schwer. Nicht wahr? Also. So, da la. Und jetzt bohre ich das schönste Puhmeister-Durchguckloch der Welt. Oh. Ja, gut. Au, au, au, au. Der dumme Bohrer, ja, der dumme fällt Bohrer einfach auf meinen Fuß. Mein armer Fuß, er hat fast ein Loch gekriegt. Okay. Du sollst nicht lachen. Ich lache nie, wenn du dir wehtust. Ja, ja. Fällt der Bohrer auf den Fuß, ist das bestimmt kein Hochgenuss. Eines meiner allerschönsten Gedichte. Das ist ein ganz, ganz dummes, schlechtes, albernes Gedicht. Und überhaupt mag ich jetzt gerade gar kein Loch mehr bohren. Ich habe Hunger und wir werden jetzt essen. Und zwar auf der Stelle und ohne Widerrede, verstanden? Ach, das wollte ich schon vor einer halben Stunde. Aber du wolltest ja die Rollen tauschen. Ich glaub, du bist du lieber wieder der Pumuckl. Nein. Ich bin der Puhmeister. Ja, nachher müssen wir leider verhungern. Wieso? Denn du kannst die Grissuppen und das Fleisch ja nachher nicht warm machen. Das will ich ja auch gar nicht. Weil heute gibt es ja Wurst und Brot und Schokolade. Aha. Und wer schneidet Wurst und das Brot auf? Niemand, weil wir beißen doch einfach herunter. Du von dem einen Ende der Wurst und ich von dem anderen. Ja. Und du von einem Ende vom Brot und ich vom anderen. Dann begegnen ja, wir uns bisschen, irgendwann mal. Ja, warum nicht? Ja, freilich. Das wird sehr gemütlich ja, sehr, werden. Freilich. Mhm, du sehr. Jäckerl. Was? Da kommt ja der Herr Küfner über den Hof. Der will seinen Schrankerl abholen und ich bin noch nicht fertig damit. Herrschaftszeiten, was sage ich denn nur? Hm? Das ist doch ganz einfach, ja. Du brauchst dich doch nur unsichtbar zu machen und dann musst du überhaupt nichts sagen. Ach, das ist gar keine schlechte Idee. Ja, ja. Ja, ich verschwinde in Kich und mache Suppen warm. Und schon bin ich unsichtbar. Den Kunden überlasse ich jetzt den Puhmeister. Jawohl, es ist schon in Ordnung. Hallo, Herr Ine. Herr Ine. Ja. Wo sagst du denn, Herr Ine? Kann ich reinkommen in Ihre Werkstatt? Reinkommen können Sie schon, aber grint uns nix. Ich will ja bloß was fragen. Ich hab gedacht, Sie haben über Mittag zugesperrt, drum hab ich geklopft. Ja, klopfen Sie nur ruhig weiter. Ich hab Hunger, ich will jetzt etwas essen. Das ist doch gar nicht der Herr Ine. Mit wem habe ich denn die Ehre da herin? Puhmeister mein Name. Ja, das weiß ich nicht, bin ich blind oder bin ich deppert? Deppert. Ich sehe Sie nämlich nicht, Herr Puhmeister, tut mir leid. Mir auch. Es ist wirklich manchmal sehr lästig, unsichtbar zu sein, aber manchmal ist es auch wieder ganz praktisch. Das dürfen Sie mir glauben. Ich kann mich nicht denken, trotzdem, ein bisschen spaßig findet ich schon. Herr Ine. Sind Sie da? Der Herr Eder ist leider heute unsichtbar. Von mir aus aber, dann sind Sie wenigstens so freundlich und werden jetzt endlich sichtbar. Ja, aber wenn doch da das Freundlichsein gar nichts nützt. Also, das ist mir jetzt wirklich blöd. Ich gehe und komme erst wieder, wenn der Herr Eder sichtbar ist. Sagen Sie einmal ein schöner Gruß. Darf es auch ein schöner Gruß sein? Schöner klingt nämlich nicht schöner als schöner. Das kannst du halten, wie du willst. Meinst du, die durchschaut das nicht, dass da so ein Saubüren irgendwann von in den Schrank hockt und meint, er könnte sich einen Spaß erlauben. Aber ich werde es am Ende schon sagen, was in seiner Abwesenheit da herin gespielt wird. Eine sehr gute Idee. Ein bisschen zweck, sagen wir deine Antworten, Bürschel, gell? Ja, etwas zu frech, und das so muss ich auch sagen. So wie ein Kind, zirkt er dein Ohren lang. Welche Ohren? Ich sage dir, ja, deine Ohrwäscheln zirkt er dir lang, wenn ich das verzeiht. Verlass dich drauf. Auf Wiedersehen. Ich habe bereits sehr lange und große Ohren. Verlassen Sie sich bitte auch darauf. Und ich war sehr höflich, jawohl. Und jetzt habe ich Hunger. Edermuckel, ich habe Hunger. Edermuckel, ein einen schönen, schönen Morgengruß, soll ich dir sagen. Jawohl. Und zwar von dem Herrn Küffner. Und er kommt erst wieder, wenn du sichtbar bist. Ja, das ist ja prima. Ja. Und jetzt ist auch gerade die Grießsuppe fertig. Grießsuppe? Ich mag doch keine Grießsuppe. Nicht? Nein. Und überhaupt darfst du gar keine Suppe kochen, weil Kobolde nie Suppen kochen. Nie. Ah, und nachher gibt's ja Fleisch. Aber vorher isst Suppen. Nein, ich esse keine Suppe. Wir haben ausgemacht, dass heute alles umgekehrt ist. Und dass du ich bist und dass ich du bin. Und wenn ich du bin, dann darf ich tun, was ich will. Ja. Ich will jetzt Schokolade und keine Suppe. Und dann will ich Bier. Was? Und dann will ich immer noch keine Suppe. Und dann will ich Wurst und Brot und immer noch keine Suppe und Kreuz, Holler und Birnenstauden. Jetzt komm her und setz dich an den Tisch. Nein, ich setze mich nicht her an den Tisch. Doch. Ich gehe jetzt auf den Tisch spazieren. Was? Jawohl. Tische sind zum Spazieren da. Jupp, heidi. Und falle. Ach so. Puhmeister dürfen ja nicht dichten. Puhmuggel, jetzt lass einmal den Schmarrn und werd wieder normal. Warum? Irgendwann muss der Spaß ja wieder ein End haben. Das ist doch kein Spaß. Ja, das ist ernst. Es spaziert sich sehr gemütlich auf Esstischen. Habe ich gar nicht gewusst, wie gemütlich. Ja, hörst nicht auf. Gib eine Ruhe, du fallst mir ja noch in Grießsuppen rein. Ich falle nicht auf die Grießsuppe herein und ich falle nicht in die Grießsuppe hinein. Na. Ich bin ein großer, großer Mensch. Ja, freilich, hast du mich jemals auf den Tisch umeinander hupfen sehen? Leider nein. Obwohl ich es dir erlauben würde. Ja, danke schön. Also, ich esse jetzt lieber meine Suppen. Und ich hüpfe jetzt lieber um meine Suppe herum. Filibum, filibum, filibum, filibum, filibum. Ah. Ah. Ah. Ja, was ist... So ist recht. Heiß. Hab ich nicht gesagt, dass du noch einmal in Suppen fallst. Wie gut, dass nicht kochend heiß war. Das war aber heiß. Oh, ich habe einen verbrannten Po. Ein Schmarrn, sie war ja nur lauwarm. Überall pappt an mir der scheißliche Grieß. Okay. Ja, mein. Alles voll. Ja, das Tisch durch und der Boden. Ja, weißt du, allerweil Blödsinn machen musst, du weißt nie fallst. Mei, was ich mit dir schon Ärger gehabt. Du darfst nicht schimpfen! Hör sofort auf! Ja, du darfst große Puhmuckels, große Puhmeisters, darfst du nicht schimpfen! Mhm. Niemand darf große Menschen schimpfen! Ja, du und der große Mensch, dass ich nicht lach! Das war aber ausgemacht! Ja, freilich! Und ich darf jetzt wieder aus dem Zahnputzen. Du hältst nie, was du ausmachst! Und zusammenputzen sollst du auch nicht! Du musst jetzt zuerst mal mich abputzen und nicht den dummen Tisch! Da, hier, die Hose, da. Und da hinten der ganze Rücken. Ja, da, ich seh's. Der Arm. Was? Der Arm. Ich soll dich abputzen. Ja, wer denn sonst? Wo doch du so ein großer Mensch bist. Das tust du gefällig selber, gell? Wieso? Und überhaupt blöd wäre ich sei. Das ist ja ganz und gar gegen unsere Abmachung, nicht wahr? Wieso? Ich bin ja der kleine Edermuggel. Der kann ja gar nicht putzen und helfen und sowas, oder? Ja, doch, natürlich kannst du das. Das musst du sogar, weil ich dich sonst in die Besenkammer sperre. Ja, Besenkammer. Wenn mir schon taschen, nachher richtig. Ich kann jetzt höchstens ein Gedicht machen. Sonst gar nichts. Mach jetzt auf der Stelle den Grieß hier weg. Hast du Suppe an der Hose, machst doch selbst die ganze Schose. Schose. Das gibt's ja gar nicht, Schose. Dann wasch dir doch die Wade, viel Wasser gibt's im Bade. Eines meiner schönsten Gedichte. Nein, du kannst überhaupt kein bisschen dichten. Doch. Deine Gedichte sind ganz dumm. Dumm sind sie, jawohl. Oh, halt, entschuldige bitte. Ich bin vom Dichten so müde, dass ich schlafen muss. Ja, natürlich. Du kannst leicht schlafen, weil du ja keinen Hunger mehr hast. Aber ich habe Hunger. Ja, Hunger. Im Topf ist noch eine Suppe drin. Ein bisschen Fleisch habe ich da auch noch übrig lassen. Ich mag aber Wurst und Bier und Schokolade. Und nachher hol dir's und vergiss nicht den Boden, da musst du auch noch aufputzen. Nein, das musst du tun, das musst du tun. Ganz bestimmt. Ja, ich bin müde. Ich bin sogar zum Dichten zu müde. So, zum Dichten, das war überhaupt nie schön, deine Gedichte. Was? Du sollst doch nicht schnarchen. Ja, warum nicht? Übrigens, das Tischtuch kannst du dann auch gleich auswaschen, wenn du deine Hosen und dich selber waschst, gell? Da gleich, schau her, da neben dem Spülbecken steht das Waschpulver. Ist eh noch fast ganz voll. Angenehme Reinigung. Also, da bleibt mir ja gleich... Also, wenn du schnarchst, dann lasse ich erst recht alle alles liegen und stehen und gehe eben in der Grießsuppenhose spazieren. Jawohl! Und dann mache ich überall Grießsuppenflecke hin und dann kommst du aus dem Putzen überhaupt nicht mehr raus. Viel Spaß! Der Fuchs ist kein Haas. Hör jetzt endlich zu schnarchen auf! Ich schnarche nie, nie, nie! Und du darfst nicht Sachen tun, die ich nie tue. Und außerdem, wenn ich schnarche, dann schnarche ich viel schöner. Hast du eine Ahnung? Ja, mir wird kalt. Die Pappsuppe ist nass und kalt. Überall nass, pappkalt. Bitte, schnarch doch. Von mir aus kannst du immer und immer und immer und immer schnarchen. Ich brauche dich kein bisschen. Kein bisschen. Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir. Nie mehr. Da wirst du dann schrecklich traurig sein, das weiß ich. Ja, ich weiß nicht, dass ich an deiner Stelle mich längst schon gewaschen hätte. Und zusammengewischt hätte ich auch schon. Und alles wäre längst schon in Ordnung. Große Menschen machen das nämlich so. Wer sagt denn, dass ich das nicht mache? Sogar mit Vergnügen. Dann kann ich ja ruhig schlafen. Bitteschön, dann schlaf doch. Ich werde jetzt ein großes Waschpulver Wäsche waschen machen, jawohl. Das ist nämlich etwas sehr Schönes, jawohl. Und es ist nicht nur schön, sondern es ist auch ganz einfach. So, hier den Stöpsel rein. So, und jetzt Wasser laufen lassen. So, ja, und jetzt holt man Waschpulver. So, wo ist das Paket? Hier, da ist ja eine ganze Menge Waschpulver drin. Das brauche ich auch alles. Alles brauche ich. Hast du gehört? Waschpulver gibt nämlich Schaum. Das weiß sogar jeder große Mensch. Und je mehr Waschpulver, je mehr Schaum. Das ist ein altes Puhmeistergesetz. Jawohl, ich werde einen mächtigen Schaum machen und mitten in dem mächtigen Schaum wird meine Grießhose sein und mein Grießhemd und mein Grießfuß und mein Grießellenbogen. Im mächtigen Schaum steht dann der mächtige Puhmeister und wird mächtig sauber. Hast du gehört? Und dann bist du ganz, ganz schmutzig neben mir. So sauber bin ich dann. Das wirst du schon sehen. So, also, jetzt schütte ich das Pulver in das Plätscherwasser hinein. Ja, ich glaube, es muss, man muss das von sehr hoch oben hineinschütten, dass es einen sehr hoch obenen Schaum gibt. Man muss das hinunterschneien lassen. Jawohl, so. So, ja. Oh, so dummes Pulver. Du sollst doch nicht in meinen Hals schneien. Jetzt habe ich den ganzen Hals voller Pulver gekriegt. Der ganze Mund ist voll. Wie das schmeckt. Dummes Pulver. Ich will doch nicht innen drin sauber werden, sondern auch außen draußen. Ich werde doch jetzt nicht im Bauch zu schäumen anfangen. Dann kriege ich ja einen Schaumbauch und einen Schaumkopf. Und du! Hör doch mal zu schnarchen. Hör doch zu schnarchen auf. Ich kriege jetzt einen Schaumbauch. Wie bitte? Einen Schaumbauch kriege ich. Ich habe so eine große Menge Waschpulver geschluckt. Ja, sowas. Und jetzt, jetzt wird im Bauch Schaum draus. Ein schöner Traum, der Bauch voller Schaum. Du sollst nicht dichten, du sollst mir helfen. Ja, bei deinem schönen Waschpulverwäsche waschen brauchst du doch keinen Edermuckel. Es ist doch alles falsch herum. Innen habe ich Waschpulver und außen Grieß. Ja, das ist wahr. Vielleicht isst jetzt ein bisschen Grießsuppen, dann hat das Waschpulver in deinem Bauch was zum Waschen. Wenn ich doch nicht innen gewaschen werde. Was du nicht sagst, da muss ich mich ja glatt auf meine Couch setzen und schaukeln und nachdenken. Nein, ganz fürchterlich nachdenken. Nein, da musst du nicht nachdenken, sondern da musst du... Du dreh den Wasserhahn ab, ja. Sonst läuft dir deine schöne Waschbrühe über. Da musst du nicht nur Grießsuppen, sondern auch noch die ganze Brühe vom Boden aufputzen. Nein! Das bitte nicht auch noch. Da mache ich ja ganz gleich schnell den Hahn zu. Ja, machen zu. So, und jetzt erwasch dich schön. Oh, das Das ist ja gar kein richtiger Schaum. Und überhaupt. Das Wasser ist ja eiskalt da. Da erfriere ich ja. Ja, das ist wahr. Dann musst du warmes Wasser machen. Ja, wenn ich das doch nicht kann, warmes Wasser machen. Ja, dann hilft alles nichts. Dann musst du eiskalt waschen. Eiskalt gebadet, nur selten was geschadet. Ob allerdings dich durch im kalten Wasser sauber wird, weiß ich nicht. Aber du kannst es ja probieren. Zuerst wasch dich, dann wasch das Tischtuch und dann den Boden und dann... Nein, das kann ich nicht. Mir ist kalt und ich habe Hunger und ich bin pappig und überhaupt bin ich der Pumuckl. Wer bist du? Der Pumuckl! Das glaube ich nicht. Doch! Der Edermuckel, der bin ich, vor Freude schrei gleich, Juchi! Das ist ja gar nicht wahr, schau doch in den Spiegel! Du bist ja groß und ich bin klein! Ich habe aber gar keinen Spiegel da und außerdem haben wir es ausgemacht, dass du groß bist und ich klein. Ja, dann machen wir es eben jetzt wieder einfach anders. Da wäre ich schön dumm, wo es mir gerade so gut gefällt. Dir gefällt es! Das ist ein Leben als Edermuckel, da muss ich ja gleich singen vor Freude! Der Edermuckel, der nein, bin nein, ich. Nein! Vor Freude schrei gleich, Juhi! Und wenn ich jetzt gar kein bisschen groß sein will? Ja, ich verstehe dich gar nicht. Gefällt dir das Großsein nicht? Bitte, ich will Herr wieder Ida. Der Pumuckel sein. Herr Ida! Ja, wer kommt denn da jetzt? Da wäre ich ja gleich wieder unsichtbar. Nein! Jeckel, ne? Das ist ja nur einmal der Herr Küffner. Er ist auch hartnäckig. Ja! Gut, Herr Ede! Ja, grüß Gott, Herr Tiefner, ich komm schon, warten Sie ein bisschen, ich komm gleich runter, ja. Also nachdem der Pumuckl wieder der Pumuckl sein will, bleibt mir nichts anderes übrig, als heute wieder der Meister Eder zu sein. Dann schrei ich aber jetzt, Juchi. Pass mal auf, jetzt schrei ich. Na. Juchi! Na, sei stark. Was denkt denn der Herr Küffner? Der Herr Küffner denkt, dass ein Saubohr in irgendeinem der Schränke sitzt und meint, er kann sich einen Spaß erlauben. Gut, das ist was. Dann habe ich wenigstens die richtige Ausrede. Ja. Also wenn ich nicht wüsste, dass Sie so ein netter Mensch sind, Herr Eder. Ja, ich hätte die Frechheit von dem Saubohr nicht durchgelassen, aber okay. Ich kann mich ja nicht in Ihre Erziehung hineinmischen. Ne? Und die meine schmieren. Nein, das wäre auch gar nicht gegangen. Nicht einmal ich kann ihm eine schmieren. Denn dazu ist er ja zu klein, wissen Sie. Ja, hoffentlich besser, dass sie, wenn er größer wird. Ja, wenn er größer wird. Nachher schon. Den feinen Unterschied hatte Herr Küffner natürlich nicht mitgekriegt. Für ihn werden selbstverständlich alle Kinder einmal größer. Von Kobolden hat er eben keine Ahnung. So weit, so gut. Was aber wurde aus der verschütteten Suppe auf dem Boden, was aus dem griespappigen Pumuckl und der kalten Waschbrühe? Als der Meister Eder wieder in die Küche heraufkam, saß auf dem Rand des Spülbeckens ein strahlender Pumuckl. Schau mal, was ich kann. Der ganze Gries ist schon ohne Fuß. Umgekehrt. Der ganze Fuß ist schon ohne Gries. Und das ganze Tischtuch ist im Wasser. Ja, ich seh's. Das war eine sehr große Tischtuch-Schlepparbeit. Und der Gries von meinem Ellenbogen und von meinem Fuß, der ist dabei an dem Tischtuch hängen geblieben. Und der von meiner Hose auch. Ja, jetzt bin ich fast sauber. So. Ohne, dass ich in dieses kalte, scheußliche Wasser steigen musste. Ich bin ein ganz groß... No. Nein. Nee? Nein, ich bin ein ganz kleiner Pumuckl, der aber sehr schlau ist, nicht wahr? Na ja, dann bin ich heute wieder der große Meister Eder, der das Tischtuch auswascht. Und was bin ich für ein Pumuckl, wenn ich den Boden ein bisschen aufwische? Ein lieber Pumuckl. Und kriegt der liebe Pumuckl dann Wurst und Bier und Schokolade? Ich habe nämlich so einen Hunger. Ja, von mir aus. Damit er Ruhe ist. Damit eine Ruhe ist. Der schlaue Pumuckl, der bin ich. Vor Freude schrei ich gleich Juchi. Der Meister Eder, der bist du. Vor Freude schreist du gleich. Juhu. Du musst es aber mehr schreien. Ja, Juhu. Nein, du musst es so schreien. Juhu! Das war jetzt gleich Juhu und Juchi in einem. Ja. Und damit war wieder alles beim Alten, was in diesem Fall ja wohl auch das Beste war. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Auf Wiederhören, Kinder.